Kaiserin ist schön. Wie steht sie zu Ungarn? Sie liebt alles, was ihre Schwiegermutter hasst. Dann wird sie uns unterstützen. Sie sieht traurig aus. Ihre Kinder sind krank. Die kleine Sophie soll hohes Fieber haben. Die Sorge macht sie.